hast du keine Ahnung. Und politisch, ja, das willst du sein. Für mich bist du nur ein Verräter. In Wirklichkeit ein linkes Schwein. Schaf, schaf, du bist kein Skinhead. Schaf, schaf, verräter Schwein. Schaf, schaf, du musst den Säcken. Schaf, schaf, verrecken. Du bist Dreck und du laberst nur Scheiße. Du bist Schab und du bist rot. Beeindruckst mich in keiner Weise. Für mich bist du nur ein Idiot. Schab, schab, du bist kein Skinner. Schab, schab, verräter Schwein. Schab, schab, du runde Zecke. Schab, schab, verrecke. Du bist feige und verdreckest du Lügen. Ein Skinhead wirst du niemals sein. Du bist uns und den Kult betrügen. Du dreckiges Verräterschwein. Schaf, schaf, du bist kein Skinhead. Schaf, schaf, Verräterschwein. Schaf, schaf, du runde Zecke. Schaf, schaf, verrecken. Schaf, schaf, schaf, wir kriegen dich. Schaf, schaf, schaf, wir kriegen dich. Schaf, schaf, schaf, wir kriegen dich. Schaf, schaf, schaf, wir kriegen dich. Schaf, schaf, du bist kein Skinner. Schaf, schaf, verräter Schwein. Schaf, schaf, du runde Zecke. Schaf, schaf, verrecken.